Hallo, schön, dass du da bist bei Ganz Ehrlich, deinem Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Hi Guido. Was geht ab? Wir sind back. Yes, back again nach 2 Wochen wieder. Back auf Spotify, iTunes genau. Und den ganzen Tralala. Ja, Mann. Ist ja auch eine lange Zeit wieder gewesen, ne? Es ist ja ein Wunder, dass wir es überhaupt noch schaffen. Ja, aber wir haben ja auch gesagt, dass wir 1 bis 2 Wochen machen wollten. Und alle 2, ne? Ja, Minimum alle 2, wenn nicht sogar in verkürzterer Zeit. Aber 2 Wochen. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder spät dran, weil theoretisch hätten wir heute Morgen um 8 Uhr die neue Folge posten müssen. Und wir nehmen sie gerade auf, jetzt am Sonntag. Also ja, wenn sie heute noch rausgeht, dann ist es eigentlich liver als live, ne? Ja, die geht heute noch raus. Aber wir wollen mal nicht so kleinlich sein, auf diese paar Stunden kommt es jetzt auch nicht drauf. Ja. Ja, klar. Aber damit verlieren wir wertvolle Hörer. Nein, hoffentlich nicht. Ich hoffe, die bleiben noch alle am Ball. Ja, okay, Guido, ich steig direkt ein. Wir wollen über Jugendliche sprechen und Medien, genau. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Wir haben einen tollen Film gesehen. Und zwar hieß der The Social Dilemma. Also du hast den ja geguckt. Der Film wurde mir auch schon von anderen empfohlen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, schaust du mal rein. Aber mir ist auch vorher schon aufgefallen, dass, die Kritik gilt in erster Linie auch an mich, muss ich sagen, jetzt alles, was wir heute sprechen. Kritik gilt an mich? Nein, an mich persönlich, mich, Hassan. Oh. Weil mir ist auch vorher schon immer aufgefallen, aber mir ist auch aufgefallen, so zum Beispiel bei den Pausen bei uns in der Schule, dass die Kinder und die Jugendlichen und allgemein auch Erwachsene nur noch am Handy kleben. Ja, du bist da richtig krass, das stimmt. Ich was? Nein, ich bin, es ist schon, macht das schon viel, aber das nimmt immer mehr zu, merke ich gerade so in der Gesellschaft. Ja. Hast du die Doku denn gesehen, The Social Dilemma auf Netflix? Ja, ich habe sie gesehen. Ich hatte hohe Erwartungen, muss ich sagen, weil du davon in hohen Tönen genau, gesprochen hast, gelobt hast, aber ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Okay. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber die Infos waren echt gut und ich würde den auch nochmal gucken. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt trotzdem. Also für die Schule ist das krass, weil ich glaube, es wird, wenn Kinder den sehen werden, 2 Extreme geben. Entweder denken die sich so, ach, das glaube ich alles nicht und die werden weiter stumpf Medien nutzen oder die werden so geschockt sein, dass sie da jetzt immer schlechtes Gewissen haben würden, weißt du? Ja. Wie stehst du denn zu Medien allgemein? Also glaubst du, das muss runtergefahren werden oder das ist in Ordnung, so wie es ist? Safe runterfahren. Auf jeden Fall. Das Problem ist ja an sich, das hat ja viele Möglichkeiten. Jetzt zum Beispiel diese Möglichkeit, dass wir so einen wertvollen, coolen Podcast aufnehmen und den ins Internet ballern. Das ist ja schon, also das wäre früher nie, hätte früher nie so funktioniert, es sei denn, wir wären beim Radio oder so. Und auch so zum Beispiel, wenn du Familie im Ausland hast oder so, mit denen dann per FaceTime, Skype oder was auch immer so telefonieren, das ist auch richtig nice irgendwie. Das hätte es früher auch nicht gegeben. Da hat man sich dann einfach jahrelang nicht gesehen, bis man sich per Brieftaube oder per Telegram irgendwas geschickt hat und sich verabredet hat für einen Urlaub oder so. Es hat alles möglich, also positive Möglichkeiten, aber ich glaube mittlerweile überwiegen die negativen, weil wir viele, ich sage jetzt bewusst wir, weil viele gar nicht mehr reflektieren, also ihren Umgang mit den Medien nicht mehr reflektieren, weißt du? Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe mal einen Kurs, also ich habe viele Kurse in der Uni belegt und da hieß einer Medieneinsatz, sonst 5 gewesen sein, keine Ahnung, also war jetzt nicht mega viel, aber und da hieß ein Kurs Medieneinsatz im Unterricht. Und ich fand's mega interessant. Der hat von Anfang an gesagt, dass wir Medien nicht als Gefahr sehen und auch nicht als Gefahr sehen sollten, weil wir können Medien und Medieneinsatz und das alles drumherum nicht mehr runterfahren und nicht mehr rückgängig machen. Das geht nicht mehr. Deswegen hat er gesagt, es ist keine Gefahr, es muss keine Gefahr sein. Wichtig ist, dass wir das sinnvoll nutzen und die Schüler sinnvoll anleiten, das in ihrem Leben mit zu integrieren. Also nicht nur die Schüler, ne, sondern wir auch. Wir ja auch. Aber natürlich, du kannst viel Blödsinn machen mit deinem Handy, du kannst sinnlose Videos aufnehmen, du kannst aber Recherche führen, du kannst, keine Ahnung, es gibt so tolle Apps, wo du deinen Kalender einrichten kannst, so eigene Challenge einrichten kannst, dass du dich selber steigerst quasi. Ja, ja. Deswegen denke ich, zurückfahren ist eigentlich nicht mehr möglich. Deswegen würde ich meine eigene Frage nicht damit beantworten. Wollen wir aber trotzdem, bevor wir jetzt über die positiven Sachen reden, wollen wir erstmal gucken, dass wir über diese Kritik reden, was ja eigentlich so das Gefährliche ist. Weil wir haben ja beide die Doku geguckt und das ist jetzt voll der Spoiler, ne? Wir müssen eigentlich jetzt warnen. Also Spoiler-Alarm an der Stelle, ja. Wobei das jetzt auch kein Film ist, es ist eher eine Doku, deswegen Spoilern ist so relativ, ne? Ja, aber auch eine Doku kannst du spoilern. Also ganz kurz so, ich fasse mal einfach zusammen, wenn dir das nicht ausmacht. Gerne. Es geht darum, dass quasi diese ganzen sozialen Medien, die wir nutzen, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, was weiß ich nicht was alles, Pinterest und so. Also in dieser Doku sieht man so Insider, also Leute, die quasi Entwickler waren für diese Plattform. Und ehemalige Entwickler, und die hauen dann halt raus, so welche Ziele so die verfolgt haben. Und die sind ehemalige, weil die halt so aus ethischen Überzeugungen das nicht mehr vertreten konnten, so was die da machen. So wird es zumindest dargestellt, muss ich jetzt dazu sagen. So sagen die das aber auch. Ja. Die sagen das ja auch, ne? So, der eine sagt das so, ey, das geht nicht mehr mit meinen Überzeugungen. Und ich glaube sogar 4, 5 von denen haben auch so gesagt, so, ey, meine Kinder werden das erst mit 12 Jahren nutzen oder später. So, ne? Genau, also die Plattformen sind so programmiert, dass sie einen Algorithmus haben. Und durch diesen Algorithmus quasi so eine Art Profile von dir anlegen, eine Art Avatar. Und anhand deiner Suchanfragen, anhand deines Surfverhaltens, egal, alles, was du machst, anhand jeder deiner digitalen Bewegungen, können die dann halt so ein Abbild von dir schaffen und wissen so, wer du bist, wie alt du vielleicht bist, woher du kommst, was für eine Religion du gegebenenfalls hast. Also die können wirklich so sehen, was für ein Mensch du bist. Mhm. Und dann können die dich gezielt oder das können dann andere gezielt nutzen für Werbung oder dich politisch zu manipulieren und so. Und was auch noch hinzukommt, jeder von uns ist dann ja auch selber in einer Art Bubble, also in einer Blase. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag irgendwas google zum Thema Trecker fahren, dann kriege ich auch nur noch Werbung für den neuesten Trecker oder für die neueste Latzhose oder Gummistiefel oder keine Ahnung was oder Bauernhauskalender, ne? Also man kriegt nur noch die News, die für einen selber quasi so oder für mich selber gemacht sind. So alles andere ist nicht mehr in meiner Blase. Das heißt, ich muss da erst wieder rauskommen, um dann wieder über den Tellerrand schauen zu können. Man ist quasi in seiner eigenen Welt so online. Ja, wobei ich jetzt natürlich sagen muss, dass da jetzt nicht dass da jetzt ein Typ dahinter hinterm Schreibtisch sitzt und guckt, was wir machen. Nee, das machen Computer, die steuern das, ne? Ja. Ja, und, ey, und ohne Witz, und die machen, also das Heftigste fand ich, wenn ich nochmal kurz spoilern darf dazu, die heftigste Aussage war, fand ich, von irgendeinem Typen, der gesagt hat, wenn ihr für ein Produkt nicht bezahlt, dann seid ihr das Produkt. Ja, ganz genau, ja, das ist es halt. Das, ne? War krass. Also wir sind alle das Produkt, wir kriegen quasi irgendwas reingeballert, damit wir, damit das Produkt für uns kostenlos ist, ne? So theoretisch wurde das Produkt geschaffen, um Unternehmen quasi eine Plattform zu bieten, uns Werbung anzudrehen. Du musst aber gucken, bei Instagram, wenn du durchklickst, du hast 2 Stories, Werbung, 2 Stories, Werbung, immer, safe. Ich habe das mal durchgeguckt. Und die Werbung passt immer zu dem, was gerade so bei dir abgeht. Und gestern, richtig strange, ich schwör's dir bei Gott, ich hatte Instagram auf, habe so ein bisschen durchgeguckt und wir waren gestern bei dem Schwager von meiner Verlobten, dem Schwager meiner Verlobten, bei meinem künftigen Schwager, war ja Christines, oh, jetzt habe ich ihren Namen, ist ja egal, ist ja kein Nachname. ihre Cousine ist jetzt in Polen gerade bei Voice of Poland dabei und richtig nice. Und dann haben wir alle zusammen das geguckt und die haben für das Haus, was wir in Polen haben oder was die in Polen haben, haben die so Kameras gekauft. Ne? Und die haben sich nebenbei über so Sicherheitskameras unterhalten. Und ich schwör's dir, ich habe Werbung für Sicherheitskameras gekriegt, obwohl ich nicht gegoogelt habe. Das heißt, die Mikrofone müssen auch irgendwie an sein. Also ja, das war aber richtig komisch. Ja. Und ich hatte nie Werbung für Sicherheitskameras. Und auf einmal habe ich die Werbung dafür bekommen. Das war richtig spooky, ohne Witz. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass wir aufgenommen werden, dass so Schlagwörter aufgenommen werden und dann plötzlich bei YouTube oder Insta irgendwelche Werbung dazu auftaucht. Ja. Das passiert mittlerweile tagtäglich. Ja, was auch viel heftiger ist, dadurch, dass du in so deiner Blase bist, das war ja auch diese Gefahr, die, was die Doku so sagt, und das ist, finde ich, auch schon heftig interessant. In den USA haben die ja diese zwei Lager, die Republikaner und die Demokraten, und da haben die dann so eine so eine Tabelle oder in so einer Grafik gezeigt, wie weit deren Meinung überschneidet, ne? Ja. Und vor der massiven Nutzung von vor dem Einfluss von sozialen Medien hatten die noch eine Meinungsüberschneidung. Was meinst du, was passiert ist dadurch, dass sie jetzt alle in ihren Bubbles sind? Ja, ich habe natürlich die Doku auch gesehen und weiß, ja, scheiße, dass die Extremen also ja, viel, viel weiter voneinander sind. Also, die haben gar keine Überschneidung mehr. Ja. Die sind jetzt so richtig zwei radikale, gegensätzliche Lager. Also, das ist richtig krass. Aber Guido, achte da doch mal drauf. Das ist doch nicht nur in Amerika so, das ist überall in der Gesellschaft so. Ne? Überall kommen die Probleme auf und überall gibt es immer mehr Extreme. Egal in welche Richtung. Und das ist echt schade. Und man muss sein Auge öffnen. Also man muss die Augen öffnen. Und nicht nur die Augen, die du in deinem Kopf drin hast, sondern das Auge auch, was du in deinem Herz hast, ne? Dass du dich davon dass du dich davon entfernen kannst und dich den positiven Dingen widmest. Ja, oder einfach reflektieren, ne? Dass du darüber nachdenkst. Ja, genau. Das ist voll wichtig. Das fängt ja schon bei diesen Videos an, zum Beispiel diese blöden Videos. Ja, was heißt blöd? Man kann es halt im Einzelfall nicht nachvollziehen, aber bei vielen Polizisten in den USA sei es dahingestellt, ne? Aber ich bin der Meinung, dass in Deutschland, auch wenn das jetzt gerade natürlich, ich bin auch davon überzeugt, so wegen dieser ganzen Rassismusgeschichte, jetzt wird das ja auch in unserem Bundesland so ein bisschen aufgearbeitet. Klar, es gibt Rassismus bei der Polizei, aber es gibt auch Rassismus in Lehrerzimmern, es gibt Rassismus beim Straßenverkehrsamt, keine Ahnung wo, egal wo du bist, in irgendwelchen Verwaltungen oder so, es wird immer schwarze Schafe geben, es wird immer Vollidioten geben. Und aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern dieses Pauschalisieren, so geschnittene Videos. Du kennst nicht den Anfang, du kennst nicht das Ende, du siehst nur, wie der Polizist zuschlägt. Aber du weißt nicht, was vorher passiert ist, weißt du? Und dann haben alle natürlich so diesen Hate. Und dann, wenn du dann noch in deiner Bubble bist und sagst, oh, ich mag keine Polizisten, dann kriegst du solche Videos angezeigt. Und dann bist du ja noch mehr davon überzeugt, dass du recht hast. Ja, weil du siehst, die zeigen dir auch genau das, was du sehen willst, damit du halt am Ball bleibst und die dann entsprechend zwischendurch immer eine Werbung schalten können, ne? Ja, oder diese ganzen Corona-Fake-News, die jetzt rumgingen, ist ja auch so ein heftiges Phänomen, so, ne? Wenn dann so Kinder in der Schule gefragt haben, so ganz zu Anfang, so, das weiß ich noch, das war noch vor dem Lockdown, bevor das für uns überhaupt so eine Bedrohung war, so in Anführungsstrichen, da hat so ein Kind echt so gefragt, müssen wir jetzt alle sterben? Stimmt das, dass ich Desinfektion trinken muss? Das hat Donald Trump gesagt, solche Sachen, ey. Ja, so, Bro, das ist voll heftig, das ist voll krank. Ja, natürlich, so, Auf jeden Fall. Also die sind dann auch so in ihrer Welt. Und mir ist aufgefallen, viele Kinder nehmen Nachrichten mittlerweile jetzt so aus sozialen Netzwerken mit. So ja, natürlich. Irgendwelche natürlich. Influencer machen irgendwelche News-Videos, so Newstime-mäßig, und erzählen irgendwas. Und ganz ehrlich, wenn die wollen, dann erzählen die irgendeine Scheiße und die Kinder sind voll manipuliert. Ist einfach so. Ja, aber Guido, das gilt auch nicht nur für Jugendliche, das gilt auch für Erwachsene, muss ich sagen. Ja, also mittlerweile kommst du an diverse Nachrichten oder diverse Informationen viel, viel schneller und viel globaler über diese sozialen Netzwerke dran. Das Problem ist aber natürlich dabei, dass dann auch nicht immer alles der Wahrheit entspricht. Und du, wenn du einen Weg einschlägst, was Informationen angeht, erstmal gegangen bist, diese künstliche Intelligenz, was hinter den sozialen Netzwerken steckt, immer mehr von diesen Nachrichten die gibt und du dann quasi noch extremer dran glaubst. Quasi. Ja. Also genauso, wie du ja gerade beschrieben hast. Aber ich möchte nochmal einen kurzen Übergang machen zu dem Thema Videos und Augen öffnen. Mir ist letztens was auf dem Schulhof aufgefallen. Das hat jetzt nicht mit Nachrichten oder so zu tun, aber mir ist aufgefallen, dass irgendwelche Kinder, also irgendwelche Schüler von uns, in der Pause da, ich denke mal, das waren TikTok-Videos von sich aufgenommen haben und dann irgendwo gepostet haben. Und wahrscheinlich bei TikTok. Ja, ich sage ja wahrscheinlich bei TikTok oder sonst irgendwas. Ist ja auch egal, aber warum macht man das, habe ich mich gefragt. Und dann ist ja klar, so, du willst was teilen und du willst das den anderen zeigen und dafür vielleicht auch Likes kommen. Ist ja auch ein schönes Gefühl, ne? Muss man ja jetzt auch dazu sagen. Ja. Weil der Mensch braucht halt auch Lob, braucht halt auch Zuwendung und Zuneigung und Likes und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Aber dann dachte ich mir so, ey, du bist in der, keine Ahnung, 8., 9., vielleicht 10. Klasse. Und brauchst diese Bestätigung. Ja, nein, warte mal, darum geht's gar nicht. Du postest das in einem Social Network und vielleicht Minimum 50% deiner Follower oder 50% von deinen stehen um dir herum sind auf demselben Schulhof wie du. Ja, ja, ja. Also das ist ja das Krasse, so weißt du? Weiß ich, ja. Und das also, meine ich mit Augen öffnen. Klar, man postet mal was, machen wir ja auch so als auf unserer Podcast-Seite bei Instagram. Ganz ehrlich, von Podcast übrigens. Ja, aber anders, nebenbei anders, als Werbung. Anders können wir ja so viele Menschen gar nicht erreichen. Ja, ne? Wir wollen ja was Geistreiches transportieren und wir haben ja halt nicht für alle Zeit, ne? Muss man ja auch sagen. Natürlich, natürlich. aber das Krasse ist, dass man die Situation, finde ich, nicht aus den Händen verlieren darf. Weil deine Freunde sind doch schon alle um dich herum. Deswegen heißt das ja trotzdem, warum versuchst du trotzdem, was Digitales an die zu senden? Ja, deswegen heißt das ja auch asoziale Medien. Heißt es so? Ich weiß gar nicht, habe ich noch nicht. Nee, habe ich jetzt einfach mal gesagt. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo gehört, asoziale Medien. Ist halt auch so, jetzt mal ohne Flachs. Und das Ding ist auch, wie man sieht das ja jetzt auch, die Kids, die reflektieren gar nicht. Was jetzt so voll der Hype ist ja natürlich diese ganze Deutschrap-Kacke. Und dann tragen die Gucci und keine Ahnung was. Ey, wie viele Kinder mit Fakes rumlaufen, wo ich mir so denke, ey, dein Kack-Fake, Mann, der ist noch billiger als irgendwelche Kick-Klamotten und du läufst mit so einem Fake rum, weil du denkst, du bist dann irgend so ein Gangster oder so. Oder auch, was die für Probleme haben und wie hart die manchmal machen, das ist einfach, weil die voll auf ihrem Film sind, weil die das gar nicht reflektieren, dass selbst diese Rapper, sind wir mal ehrlich, 50% dieser Rapper, die jetzt so Stars sind, die sind nicht Gangster. Die waren sind gute früher Schauspieler. Mal, ja, das die waren ja vielleicht auch früher dazu, mal auf der Straße oder so. Ja, die verkaufen halt so ein Image, aber die nicht die Musik ist das Produkt, sondern das, was dahinter ist. Dieses ganze, ich sag mal, Schauspiel dahinter, das ist ja das, was so diesen Rap so krass macht. So, es gibt wenige Rapper, die wirklich so eine Legacy haben, sag ich mal, wo die wirklich krass so seit 20, 30 Jahren im Business sind. Ja gut, 30 jetzt nicht, aber vielleicht 20 Jahre im Business sind, so wie Kool Savage zum Beispiel. So, der war kein Gangster, der hat früher Battle-Rap gemacht und ist einfach unantastbar, ne? Aber der hat es nicht nötig, so auf Gangster zu machen. Der rappt halt so, der hat so sein Image, aber das ist auch bewusst so ein Image. Also da reflektiert man das sofort, weil wenn man den in Interviews sieht, dann braucht er sich nicht mehr zu verkaufen, so. Weißt du? Glaubst du, dass diese Nicht-Reflektiertheit auch davon abhängt, dass die einfach nicht miteinander kommunizieren, aktiv, also wenn sie schon nebeneinander sind? Ja, ist ja wie bei den Schildbürgern, ne? Die Schildbürger hatten ja auch alle, oder dieser Schildbürgerstreich, oder generell war es ja auch früher zum Beispiel im Absolutismus so, dass die Leute keine Fenster haben durften, um das Elend anderer zu erkennen, damit dann alle nur das so das geschönte Bild haben. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Problem. Viele schönen jetzt so ihre Welt auf, ja, weil die Likes haben wollen, die sind like-geil. So, und dann siehst du automatisch wieder bei den anderen so, boah, der hat voll das geile Leben. Aber was die Leute nicht wissen, die das von den anderen denken, Digga, wenn die auf Toilette gehen, stinkt's genauso wie bei dir oder so, ne? Egal was, Mann. Die haben den gleichen, die räumen dann vielleicht, ja, die räumen vielleicht eine Ecke in ihrer Bude auf, machen dann ein schönes Foto und der Rest ist genauso scheiße wie bei dir jetzt. Entschuldigung, dass ich das SCH-Wort benutze. Also genauso unaufgeräumt wie bei dir vielleicht. Da steht auch ein Wäscheständer in der Ecke oder keine Ahnung was, mal noch eine Pfanne vom Essen oder so, keine Ahnung was. Weißt du? Ja, so, aber die sind dann so auf den like-geilen Trip und denken so, boah, mein Leben ist voll kacke, bei mir steht ein Wäscheständer, will ich auf Toilette gehe, stinkt's, Alter, boah, krass, Mann, und bei dem ist alles Glitzer, so, weißt du? So, und die Kids kriegen nicht voll die Komplexe, Mann, und sind voll like-geil, ohne Witz. Ja, guck mal, es gibt auch keine Familie, es gibt keinen Mensch ohne Probleme, also ja. Früher dachte ich immer, bin ich der einzige Mensch, der Probleme hat, irgendwie so in seinem Leben oder in der Familie, aber das ist nicht so, ne, man sieht halt immer nur das Schöne und das Schlechte bei anderen sieht man nicht, aber wenn man halt miteinander spricht, dann erkennt man das auch sehr, sehr schnell, finde ich. Und das Interessante ist, letzten Endes führt es dazu, dass man in einem Zeitalter, also in einem Kommunikationszeitalter, ein Kommunikationsproblem hat. Nicht, wollte ich gerade sagen, nicht kommuniziert. Ja. Oder zumindest falsch. Ja, falsch kommuniziert. Man hat in einem Kommunikationszeitalter, wo man mit einem Klick bis ans andere Ende der Welt gelangen kann oder sich da Informationen herziehen kann, ein Kommunikationsproblem, weil die Menschen, weil die Parteien, weil die Seiten, weil die Extremen quasi nicht miteinander sprechen, nicht diesen gemeinsamen Punkt finden. Ja. Oder auch so ist ja normal, Kids so, ne? Kinder sind hormongesteuert, Pubertät, die wissen das alles nicht einzuschätzen, ist halt normal, die kommen nicht klar, die müssen sich erstmal orientieren und so, ist ja völlig normal, ne? Aber was auch viele Kids haben, ist einfach so, besonders jung so, die machen immer so auf Internet Rambo. so bei WhatsApp und so, oder bei, wie oft habe ich schon Probleme in meiner Klasse gehabt, wo einer zu mir gekommen ist und meinte so, boah, hier, der und der hat mich beleidigt und den habe ich beleidigt und hin und her. Und ich denke mir nur so, ey, so kein Mensch würde auf der Straße so mit anderen Leuten reden, so, weißt du? Mhm. So, die denken halt nicht nach. Also die haben so voll die geringe Hemmschwelle. Oder so, zum Glück ist das noch nicht bei mir passiert, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, so dieses Thema Sexting. Weißt du, was das ist? Sexting was? Ist so, wenn du, Sexting heißt das. Ja. Das ist so, wenn du Texting, also es kommt von Texting, Texten, Schreiben, ne, und Sexting. Das heißt, man schreibt so über so, ne, versauten Inhalt, Schweinskram, hat er. Hat sogar gerade gepasst wegen Schweinskram, egal. das war unbewusst, Ja, okay, alles klar. Nein, aber was ich sagen wollte, ist, die schicken dann so Nacktbilder und so ein Kram, ne, und keine Ahnung was. Also da gibt es auch so ganze Literatur drüber in der Medienpädagogik. Mhm. Ja, und die Kinder denken halt nicht drüber nach, dass das so für immer im Netz ist. Dass wenn irgendjemand, ja, Bock hat, das weiterzuschicken, dann ist dein Leben gelaufen. Dann kannst du in ein anderes Land ziehen und hoffen, dass niemand irgendwie bei, keine Ahnung was, bei Reddit oder auf irgendeiner komischen Plattform im Darknet deine Bilder findet. Ja, das ist sehr, sehr gefährlich und mir fällt gerade auch auf, dass du vollkommen recht hast mit der Hemmschwelle. Die Hemmschwelle, es gibt keine klarere Linie mehr irgendwie, ne? Die löst sich quasi auf oder die ist nicht mehr ganz klar, weil ja, die Hemmschwelle beim Schreiben, beim Schicken sehr schnell, ja, man ist sich dessen nicht bewusst, weil die Person ja nicht direkt vor dir steht oder du nicht direkt in der Gruppe bist, ne? Da kannst du mal so ein Wort reinzuschreiben oder so ein Bild reinzuschicken, ist schneller, als wenn du dann inzwischen 20 Leuten bist und da was sagen willst. Mhm. Mir fällt auch immer wieder auf, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur so ein Phänomen von mir ist, also so ein Phänomen ist, was ich beobachte, vielleicht ist es ja bei dir auch so, ich habe das Gefühl, dass Schüler oder Menschen allgemein, wir reden jetzt immer nur von Jugendlichen, aber es gilt für uns Erwachsene ja genauso, dass sie nicht mehr sprechen können. Manchmal stelle ich eine Frage, nicht bei allen, ne? Viele können das auch sehr, sehr gut, muss ich sagen, von unseren Schülern. Aber manchmal denke ich mir so, ey, also wenn du jetzt auf diese Frage keine Antwort geben kannst, so, keine Ahnung, wo du ein Bild beschreiben musst oder wo ich sage, ja, was haltet ihr denn von der Meinung? Findet ihr das gut oder schlecht? Und dann gucken mich teilweise Schüler mich an und sagen so, ja, weiß ich nicht. Und dann denke ich mir so, wie kann das sein? Also ja. Ja, ey, es gibt manchmal so, ne, so Stellen, ja, dass die Kommunikation einfach so strange ist. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die so viel passiv konsumieren, ne? Ja. Klar, die erstellen auch irgendwie Content, weil die selber ihr Leben teilen, ja. Aber auf der anderen Seite ist auch einfach so dadurch, also die Massenmedien sind ja dadurch noch viel krasser, weil theoretisch, und das ist ja auch dieser Punkt, warum die Menschen so süchtig werden, wenn zum Beispiel YouTube weiß oder Instagram weiß, boah, du guckst gerne Fail-Videos, wo sich Leute verletzen, dann kriegst du immer wieder eine Push-Notification mit, oh, hier, guck mal, da und da fällt einer auf die Nase, da und da verletzt sich einer. So, und dann willst du natürlich reingucken, wenn du eine Benachrichtigung bekommst. Dann denkst du so, boah, cool, es gibt ein neues Video. Und dann, wenn du reinklickst, dann kommt ja meistens das nächste Video und vorgeschlagene Videos und dann siehst du, oh, das geht ja immer weiter. Und dadurch schüttet dein Kopf so dieses Glückshormon aus. Ja. Und dadurch triggerst du dein Gehirn immer wieder selber und wirst voll abhängig, weil du immer wieder diese Hormonausschüttung hast, so mit, oh, ich krieg neuen Input, boah, krass, krass, es geht immer weiter, es hört niemals auf, so, weißt du? So, und das macht uns so süchtig und ich glaube, das Problem ist, gerade wenn du dann nur konsumierst und nicht produzierst, also auch mal so, gerade in der Produktion reflektierst du ja deinen Prozess, was du gerade erstellst, denkst darüber nach, wie es rüberkommt und so weiter, aber wenn du nur konsumierst, verlierst du irgendwann auch so deine Fantasie und Kreativität und dein reflexives Denken. Hashtag konsumieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Hashtag konsumieren und Konsumenten. Was ich auch krass fand, ist der... Ist das ein Hashtag? Ich habe jetzt den einfach Hashtag jetzt einfach gesetzt. Nur die Abhängigen von Drogen nennt man Konsumenten und diejenigen, die Software nutzen. Ja. Also weil beides ja irgendwo eine Droge ist. Es macht irgendwo abhängig, ne? Instagram. Du willst immer wieder gucken, habe ich eine Nachricht bekommen. Ja, ja, ja. durch die Push-Nachrichten, du guckst immer wieder unbewusst auf dein Handy, achtet doch mal jeder selber für sich drauf, vielleicht eine Challenge an alle Zuhörer jetzt, wie oft ihr einfach so aufs Handy guckt. Ja. Das passiert ja auch ganz oft bei Schülern im Unterricht. Die gehen so ans Handy, Guido. Ja, ich erwische die ganz oft dabei. Und dann sage ich so, ja, Handy abgeben vorne. Ne? Ich habe gesehen, dass du gerade am Handy warst. Im Unterricht ist das ja bei uns absolut verboten. Und dann sagen die, ja, ich habe nur auf die Uhr geguckt. Ja, es hängt eine über so, der Tafel, dann, Bro. Ja, es hängt eine über der Tafel. Aber das ist ja auch, also was heißt nicht schlimm, aber ich glaube, die wollten einfach nur gucken, ob irgendeine Nachricht gekommen ist, ob ich ein Like bekommen habe so oder sonst irgendwas. Ne? Ja, Langeweile, einfach dieses abhängig sein. Ja. Und dessen müssen wir uns allen bewusst sein. Ja. Aber das ist ja auch dieses, ich habe ja zum Beispiel, als wir diesen Lockdown hatten und im E-Learning Aufgaben geben mussten, da habe ich dann so meinen Politikkurs, Grüße gehen raus, ich habe die ja leider nicht mehr, aber die waren immer online zum E-Learning. Und dann haben die eine Aufgabe bekommen, für eine Woche mal so ein Social-Media-Tagebuch anzulegen, welche Apps die wie lange nutzen und so. Ne? Und da waren viele Kinder, die während des Lockdowns einfach mal so 12 Stunden am Tag online waren. Und ich denke so, ey, das war auch da, wo das Wetter gut war und wir durften ja trotzdem raus. Ja. So, weißt ja, du, ja. Natürlich war es verboten, sich jetzt mit etlichen Leuten zu treffen. Ich glaube, zu zweit konnte man, ne? Maximal. Genau, aber trotzdem hättest du ja sagen können, ja, guck mal, ey, ich gehe ein bisschen raus. Und dann waren die 12 Stunden online. Ich denke mir so, ey, 12 Stunden am Tag bin ich vielleicht wach oder so oder bin unterwegs, ne? Ich bin so das froh, heißt, dass den ich, Tag. Dass ich, das ist krank. Ich bin so froh, dass ich in meiner Kindheit Straßenspiele gespielt habe. Ja. Das glaubst du gar nicht. Ey, bei uns, das waren bei uns so tolle Erfahrungen. Wir waren teilweise bis in die Nacht raus und haben Fangverstecken gespielt. Weißt du, was wir immer gemacht haben? Wir haben Spiel so gespielt, dass meine Mutter uns dabei uns beigebracht hat. So Finish. Da muss man so 7 Steine aufeinander stapeln. Dann spielt man Team gegen Team. Ziel ist es, die Steine umzuwerfen, dann muss man abhauen, dann versucht man gefangen zu werden. Und wenn man die Steine wieder aufgebaut kriegt, ohne dass die ganze Gruppe gefangen wird, dann müssen die anderen wieder fangen und so. Das waren so krass coole Spiele. Wir hatten echt übelst so Versteckenspiele so. Wir hatten so eine Phase, da waren wir jeden Tag mit Skates draußen, so mit Inlinern. Ja. Und dann haben wir wir haben so einen riesen Hof gehabt und da haben wir dann so mit Kreide so eine Rennstrecke gemalt. Und dann sind wir den ganzen Tag wie bekloppt so im Kreis gefahren und haben so gesagt, ja hier, bla, das Sandbox oder so, da darf man nicht so schnell fahren, weil man hängen bleibt und so und solche Sachen. Cool. So voll Fantasie gehabt und so, ne? Ja. Und dann haben wir so richtig so mit Regeln und so und keine Ahnung was oder keine. Wir hatten sogar früher so Gameboys, Pokémon drauf gehabt, Pokémon Rot und Blau, ich weiß es noch. Wir haben auch gesuchtet, aber wir waren alle draußen und irgendwann waren auch die Batterien leer und dann haben wir keine neuen bekommen, weißt du? Dann waren wir gezwungen, wieder draußen zu sein. Also es war noch, und ich muss sagen, früher war das nicht so ein Suchtfaktor. Also es war ein Spiel, das hat Spaß gemacht, aber irgendwann war es durch. Aber jetzt so soziale Netzwerke, du kannst ja unendlich suchten. Und du kannst dich unendlich mit Müll vollballern und verdummst einfach. Und ich glaube, das passiert auch jetzt mit den Kids so. Ich sehe es auch bei ein paar Kindern aus meiner Klasse. Datenschutz lässt grüßen. Ich sage jetzt nichts dazu, wer oder was oder wie. Aber oder generell an der Schule merke ich das. Es gibt tatsächlich Kids so, die sind so krass beschäftigt so mit Internet und so, da merkst du einfach, wenn du von deren Alltagsgewohnheiten hörst und dann auf deren Noten guckst, da ist eine Kohärenz, glaub mir. Ja, was mir gerade auch, also was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass zu unserer Kindheit damals ja auch, weil wir gar nicht diese ganzen Mediensachen hatten und vielleicht auch teilweise gar nicht so viel Spielzeug oder so viel, also Wohlstand quasi in der allgemeinen Gesellschaft also quasi vorhanden war, ist unsere Fantasie auch krass angeregt worden. Ja. Wie du schon sagst, du hast irgendwas auf dem Boden gemalt und dann hast du irgendein Spiel damit gespielt. So mittlerweile, heute kannst du ja alles runterladen, online spielen. Ja, ne, das Ding war, wir waren früher an zeitliche und an einen Ort gebunden, um bestimmte Sachen mitzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückerinnere, so Kinderserien, Alter, wer hat sich nicht Samstagmorgen um 6 Uhr mit seiner Schwester oder mit seinem Bruder geprügelt um die Fernbedienung, um zu entscheiden, ob man lieber KRTL oder Pro7 guckt, wenn immer die Comics kamen, weißt du? So diese Cartoons und so, Klassiker, Alter. So mit meiner Schwester jedes Mal, wer als erstes wach war, hat sich so heimlich ins Wohnzimmer geschlichen. Und dann haben wir, wenn der andere kam, hat man versucht, so die Fernbedienung zu erobern. Und dann hat man sich irgendwann noch Kelloggs geholt, wenn man dann größer wurde und so, ne? Und dann hat man halt morgens so Fernsehen geguckt, aber dann war irgendwann durch und dann bist du rausgegangen. Ja. Weiß nicht, das war noch eine ganz andere Zeit, Mann. Das war noch irgendwie. Aber Guido, jetzt mal von dir persönlich. Welchen Tipp würdest du an unsere Zuhörer geben oder auch an mich? Also ich bin ja genauso betroffen, um das Problem besser in den Griff zu kommen und um das Problem nicht größer werden zu lassen, sondern um da durch die ganzen, also die Medien nicht zum Problem werden zu lassen, sondern als Chance, als etwas Positives zu nutzen. Was könnten wir machen? Gute Frage. Ich glaube, wichtig ist so, sich auch außerhalb dieser sozialen Medien sich auch so, so Alltagsroutinen zu erhalten, so Beschäftigung, weil ich glaube, das größte Problem ist, mit Langeweile umzugehen, weil man weiß gar nicht, was man alles offline machen kann. Ja. Ne, so. Ja, ja. Und ich hab selber gemerkt, so, ich habe die letzten Jahre kaum Zeit gehabt zum Lesen, weil ich habe mega viel so HBO-Serien gesuchtet, viele Serien geguckt, TNT, Sky, Netflix, Amazon Prime, also ich war so ein richtiger Serienjunkie, ne? Und ich habe gemerkt, so, ich habe dieses Jahr und letztes Jahr, auch weil wir ja unseren Buchclub hatten, da habe ich so meine ersten Impulse gehabt, wieder ein bisschen mehr zu lesen, was ich auch beibehalten habe. Und ich merke einfach, wie krass es ist, auch mal wieder an so einem Buch zu kleben. Wie geil das ist, einfach sich das alles so vorzustellen. Ja, ja. Und wenn du irgendwann so drin bist, gerade bei so romanmäßigen Sachen oder Novellen oder so, wo es so zwar auch was Lehrreiches hat, aber wenn da irgendwas Spannendes passiert, du bist da so drin, als wärst du dabei, so, wenn du liest. So, weißt du, du hast das so richtig in deinem Kopf, obwohl du das nur liest. Das ist so heftig. Also, ja, also ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, die wichtigste Sache ist auch mal zu hinterfragen, ey, brauche ich das jetzt? Muss das jetzt sein? Und man muss sich halt echt Zeiten setzen, damit man das auch merkt, dass man zu viel Zeit verschwendet. Weil, ganz ehrlich, man lebt nur einmal. Was soll man seine Zeit verschwenden, so mit Internet, ne? Ja, also ich mache das wirklich so, als damit ich mal ein bisschen von mir spreche, wie ich damit versuche umzugehen. Wobei das natürlich auch viel, viel besser gehen kann. Ich mache das noch lange nicht gut. So kleine Challenges, keine Ahnung. Wir haben uns jetzt ein Bücherregal gekauft zu Hause, das hast du ja letztens auch gesehen. Mein Ziel ist es, den ganzen Bücherregal voll zu machen mit Büchern, die ich schon gelesen habe oder dabei bin zu lesen. Und ich lese jeden Tag Minimum 20 Minuten. Und wenn ich mich erstmal dran setze, 20 Minuten zu lesen, dann bleibt es nicht bei 20 Minuten. Ja. Na, dann wird es locker 1 bis 2 Stunden draus. Aber wirklich locker. Ja. Und nicht, weil ich dann denke, so, ich muss jetzt zu Ende lesen, sondern weil ich dann sofort auch Spaß dran gewinne. Das Schwierigste ist immer der erste Schritt. Wenn man den ersten Schritt überwindet, dann ist der Rest, kommt der Rest meist von alleine. Mir fällt noch ein, früher haben wir, wo ich mich mit ein paar Kollegen getroffen habe, immer das Handy übereinander gelegt, wenn wir uns irgendwo getroffen haben. Und derjenige, der als erstes an sein Handy geht, musste die Rechnung bezahlen. Ne? Mega geil. Genau. Das fand ich immer geil. Glaub mal, cool. Ich gehe nie wieder an mein Handy, wenn wir das machen. Ja, gerne. Können wir gerne machen. Wenn wir nächstes Mal wieder essen gehen, tun wir die Handys übereinander, wirklich. Und der Erste, der an sein Handy geht, der muss die Rechnung bezahlen. Ja. So, ne? Das wären so Kleinigkeiten. Aber noch um meinen Tipp zu beenden: setzt euch wirklich eigene Ziele und reflektiert mal. Guckt doch mal einfach, wie viel ihr. Einfach mal gucken, analysieren, wie ist der momentane Ist-Zustand? Also, wie oft gehe ich an mein Handy? Wie oft habe ich wirklich Kontakt mit meinen Freunden? Wie oft reden wir über irgendwas? Wie oft reden wir allgemein? Wie oft rufe ich Freunde an oder wie oft treffe ich Freunde und frage denen, wie geht's dir? Warum geht's dir gut? Warum geht's dir schlecht? Wie können wir das Problem lösen? Wie kann ich dir helfen? Was wollen wir machen? Lass uns mal spielen gehen, lass mal kicken gehen. Lass uns mal, keine Ahnung, Buch lesen und gemeinsam wieder drüber sprechen. Das müssen wir übrigens jetzt beide auch mal wieder machen. Unser Buchclub wieder aktivieren, der ist so ein bisschen eingepennt in der Corona-Zeit. Und wieder ein neues Buch anschaffen. Ne? Ich merke auch, ich habe ja auch mehrere Buchclubs. Den einen habe ich mit meiner Familie, da treffen wir uns jede Woche online und sprechen über ein Buch. War gestern zum Beispiel, habe ich mal wieder drüber gesprochen. War mega cool. An unserem Lieblingscafé waren wir übrigens. Das verbindet so stark und ich merke auch, dass man dann auch echt Stuff hat, worüber man sprechen kann, ne? Und nicht einfach nur diese Standardfloskeln, ja, was machst du, wie ist das Wetter bei euch drüben, dies, das, sondern wirklich, dass man positiv über ein Thema, also im positiven Sinne über ein Thema streitet. Und ich merke dadurch auch, dass ich meine Gehirnzellen dadurch trainiere. Meine Denkweise ändert sich krass. Ich sehe Dinge ganz anders und ich habe das Gefühl wirklich, dass der Effekt von Lesen mit einem Buch, was man anfassen kann, tausendmal stärker ist als irgendwelche Informationen, die ich aus dem Internet hole, die ich dann sowieso nach fünf Sekunden wieder vergessen habe. Bro, darf ich kurz grätschen? Geht es jetzt um Lesen oder soziale Medien? Nee, es geht um Alternativen. Es geht um sinnvolle Alternativen. Und da zum Beispiel bezüglich des Lesen gibt es so eine App, das heißt Goodreads. Da kann man sich so mit anderen verknüpfen und dann kann man so sehen, was die anderen gelesen haben oder momentan lesen und wie man das bewertet hat. Ist zwar auch sowas wie, ist ja auch so. Bist du da Network. Drin? Ich bin da drin, ich kann dir mal eine E-Mail mal geben. Ja, lass das mal machen. Ja, gute Idee. Ich und dann kann man sich auch Challenges geben. Ja, das ist meine heutige Empfehlung. Goodreads runterladen, mit Freunden verknüpfen, da muss man sich anmelden mit einer E-Mail. Dann kann man dann so Bücher scannen und eintragen und die bewerten und dann können das deine Freunde, die du geaddet hast, quasi auch sehen. Und jetzt das ist ja was richtig Positives. Dings, ich würde gerne abschließen mit einem Zitat. Gerne. Und zwar, ich habe vorhin, bevor wir jetzt hier in das Gespräch gegangen sind, habe ich mir noch was rausgesucht von Roger Pfaff. Mhm. Das Internet erschafft keine neue Gesellschaft, es spiegelt nur die Gesellschaft wider. Und ich glaube, so zwei, drei Sachen stecken da drin. Erstmal muss man sich überlegen, ey, treffe ich jetzt meine Freunde lieber online oder in real life? Muss man sich mal so drüber nachdenken, so. Ist das nicht auch einfach viel krasser, so mit seinen Leuten irgendwie draußen sich zu treffen, als jetzt online, so wie wir beide gerade? Und gleichzeitig muss man sagen, so die Medien zeigen auch, wie abgebrüht die Leute sind. So, ne? Das sollte uns eigentlich so auch so zeigen, so ey, wenn wir durchs Leben laufen, so zum Beispiel fernab von Social Media, macht mal die Augen auf, helft anderen, so seid so ein Stück herzlicher oder offener für andere Menschen, dann merkt ihr, dass ihr so Social Media eigentlich gar nicht braucht, weil es ist nicht sozial so. Also all das, was in sozialen Netzwerken abgeht, gerade bei so Jüngeren, denke ich, ist immer so, ich will es nicht kritisieren oder pauschalisieren. Es gibt sicherlich auch Kinder oder Jugendliche, die soziale Netzwerke oder neue Medien in Anführungsstrichen sinnvoll nutzen. Aber im größten Teil haben die meisten Kinder damit Probleme, das zu nutzen. Und das zeigt ja, dass die im wirklichen Leben eigentlich auch Probleme haben. Und ich glaube, am besten kann man daran arbeiten, dass man so im Alltag, so beim direkten Kontakt einfach auch mal so korrekt ist, ein guter Mensch ist, so reflektiert und auch sein Handeln wahrnimmt. Und das machen viele nicht mehr, weil die ja denken, wie im Internet, auch ja, mich trifft's ja nicht, ich mache irgendeine Scheiße. Und man denkt gar nicht mehr nach, welche Folgen das eigene Handeln hat. Und ich glaube, dass würde viel mehr passieren, wenn man so wieder sich mehr so auf den Alltag wieder beruft so und oder besinnt, sage ich mal, auf die Wirklichkeit. Wobei Virtualität, ich glaube, dieses Internet ist ja auch eine Wirklichkeit. Es ist einfach ein Abbild. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Das wäre wieder zu philosophisch und zu deep, wenn wir das machen würden. Und ankratzen bringt nichts. Aber ich würde trotzdem sagen, so ein guter Tipp wäre einfach im Alltag mal wieder so, einfach mal so, ja, den guten Dienst am Menschen zu leisten. Einfach mal ein guter Mensch sein, ein bisschen connecten, ein bisschen quatschen. Ey, ich wurde jetzt wegen meiner Gazelle ein paar Mal in der Ampel angesprochen. Ja. Oder, letztens wurde ich, oder heute, ich habe so einen übelst alten Freund gesehen, der war mit mir in der Realschule auch. Und wir haben uns mal hier und da auf der Straße gesehen, aber nicht mehr gegrüßt so, weil wir dachten so, ey, über 10 Jahre her und so. Und damals waren wir nicht so krass, wir hatten so einen ähnlichen Kreis und so. Ey, und heute haben wir einfach mal so im Fitnessstudio gelabert so. Und er so, ey, cool. Was geht so? Ne? Einfach so ins Gespräch gekommen, durch Zufall mehr oder weniger. Aber es war voll das coole Feeling einfach so, weil ich dachte so, ey, wir folgen uns bei Instagram, aber grüßen uns nie. So, ne? So, und dann, und liken auch Bilder gegenseitig. Und dann sieht man sich so und dann kommt man mal ins Gespräch. Das ist viel krasser und viel cooler, als wenn du die ganze Zeit so online, so, was hast du davon? Gar nichts. Ich würde jetzt einfach mal mit meinem ganz ehrlichen Moment abschließen, weil es passt jetzt gerade so richtig perfekt. Mein ganz ehrlicher Moment ist, öffnet die Augen, schaut nicht durch die Kamera eures Handys in die Welt, sondern mit eurem Herzen. Und das beste Social Networking ist, die Verbindung zwischen den Herzen. Ja. Ja. Ich schließe mich dem einfach an. Also ich hätte es nicht schöner gesagt. Du hast es sehr schön gesagt. Ich schließe mich da wirklich an. Ich glaube, das Beste ist wirklich Menschlichkeit ist das krasseste soziale Netzwerk. Alles andere ist so. Ist so. Und du fühlst dich danach so gut, ne? Tausendmal besser als diese 5 Sekunden, die du nach einem Like hast. Ja, ja. Ihr Lieben. Auch das ist so ein Ding. Jetzt lege ich nach. Nein, ja, egal. Wie du willst. Alles gut, nein. Nee, ich will sagen, auch so, was man im Internet ganz oft macht, so ist immer, man baut sich so ein Image auch auf, so für die Likes und so, weißt du? Und es ist nicht wichtig, ein Image zu haben. Zum Beispiel, nehmen wir mal als Metapher so ein paar Schuhe. Es ist nicht wichtig, dass ein paar Schuhe richtig gut aussieht, so ein Gucci-Fake oder keine Ahnung was Fake, sondern es ist wichtig, dass die Schuhe dich lang genug tragen. Weißt du, was ich meine? Es geht nicht um das Image, sondern um die Funktion. Und eine Gesellschaft ist genauso. Es geht nicht ums Image, sondern dass es funktioniert, dass wir zusammenleben. Und noch viel, viel wichtiger, finde ich, ist nicht die Funktionalität der Schuhe, sondern wer den Schuh trägt und wie er den Schuh trägt. Mit Selbstbewusstsein. Ja, ist so. Wenn etwas. Guck mal. Du hast mir auch schon so oft gesagt, ey Hassan, das, was du trägst, sieht bei dir richtig gut aus, aber ich könnte sowas nicht tragen. Das liegt einfach daran, weil ich die Dinge trage und nicht so viel drüber nachdenke und einfach versuche selbstbewusst zu sein und auch teilweise auf die Meinung anderer, also nicht pfeife, aber so, mir ist das egal. Also ich muss mich wohlfühlen und ich muss es schön finden. Wenn die anderen das schön finden, was habe ich dann davon? So, ja, okay, wenn die sagen, das finde ich echt schön an dir, ist zwar ein schönes Gefühl, aber letzten Endes ist es halt viel wichtiger, dass du es schön findest. Ja. Ich möchte es gar nicht mehr so lange in die Länge ziehen, Guido. Wir haben coole Sachen rausgehauen, die Leute können uns schreiben. Hat echt Spaß gemacht, schön, dass ihr zugehört habt. Ja, Mann. Ich hoffe wieder, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Ja. Was war euer ganz ehrlich Moment? Schreibt es mal bei Instagram. Ab und zu dürft ihr da natürlich auch mal rein. Und zwar ganz ehrlich, .podcast. Bei Instagram. Perfekt. Ihr Lieben, haut rein, bleibt sauber, keine macht den Drogen. Ciao, ciao. Ciao.